Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Eins Live. Domian. So, meine Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute auch freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir reden wollt, dann meldet euch unter 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht ist die Angie. Und die ist 23. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Angie. Ich freue mich sehr, mit dir reden zu dürfen über ein Thema, was mich sehr beschäftigt. Ja, erzähl mal. Und es geht darum, am 7. Oktober ist mein Freund verstorben. Mhm. Wie alt ist dein Freund geworden? 53. 53? Mhm. Ja. Also wir hatten halt eine Distanzbeziehung, eine Fernbeziehung. Ich bin beruflich immer 300 Kilometer weit weg von ihm gewesen. Ja. Wir haben uns immer am Wochenende gesehen. Wir haben täglich telefoniert, SMS geschrieben. Mhm. Und also du musst dir vorstellen, er war selbstständig in einem, als Gesangslehrer. Er hatte ein Tonstudio für junge Musiker. Mhm. Und daraufhin hat halt seine beste Freundin mich kontaktiert. Sie hat ihn seit 2 Tagen nicht erreichen können. Und vor dem Studio war schon ein angefertigter Zettel von ihm, wo drauf stand wegen angefertigter Zettel stand ja. vor sein Studio, und da stand wegen Todesfall geschlossen. Mhm. Für weitere Informationen rufen Sie bitte diese Nummer an, und das war die Nummer von der besten Freundin. Und sie konnte sich halt schlecht selbst anrufen. Daraufhin hat sie dann die Polizei informiert, und die Polizei ist dort eingebrochen und er hat sich dort das Leben genommen, er hat sich erhängt. Ach so. Was ich jetzt nicht verstanden habe, wie kam es, dass du nicht stutzig wurdest, dass du ihn nicht erreichst? Ja, also ich bin stutzig geworden. Ich hab ihn tagelang versucht zu erreichen, nur er ging nicht ans Telefon. Ich dachte, vielleicht hat er da gerade eine Produktion oder ist unterwegs oder holt sich gerade was zu essen. Ich hab aber das glaubt man ja nicht über viele Tage hinweg. Ja, klar. Und ich fand's komisch. Und wie lange wart ihr zusammen? 5 Jahre. 5 Jahre. Mhm. Warum hat er das getan? Ich weiß es nicht. Das ist halt das, was mich so stillstehen lässt. Ich weiß es nicht, warum. Weil er hat immer zu mir gesagt, ich bin die Liebe seines Lebens, und er liebt mich. Er hat dir nichts hinterlassen? Nein. Hm. Hast du also irgendeine eine Vermutung? Du hast ja wahrscheinlich sehr viel spekuliert seitdem. Ja, ich denke halt, es hat ihn halt wehgetan, dass ich beruflich immer unterwegs war und nicht bei ihm war die meiste Zeit. Du glaubst, die Ursache liegt bei dir, bei euch? Ja, denke ich schon. Warum? Es fühlt sich einfach so an. Ich konnte nicht für ihn da sein, wo er diesen Gedanken hatte. Hat er das denn öfters bedauert oder gefordert, dass ihr mehr zusammen sein sollt? Ja, das hat er gesagt. Und er meinte halt, er findet es auch schade, dass ich nicht oft bei ihm sein kann. Ja, aber Angie, deshalb bringt man sich doch nicht um. Ich weiß es nicht. Nein, das glaube ich nicht. Und da muss irgendetwas anderes sein. Weißt du etwas über seine finanziellen Verhältnisse? Ja, die waren auch nicht gerade gut. Und ihn war immer die Musik an erster Stelle. Mhm. Er hat sich für das Leben mit der Musik entschieden, und dann hat er auch immer gesagt, dass es wohl daran liegt, dass er halt nicht diese Liebe bekommt, dass diese Liebe nicht die ganze Zeit bei ihm sein kann. Mhm. War er gesund? Ja, war er. Total top fit. Er hatte keine Krankheiten, er war kerngesund. Ja. Nun, trennt euch ja ein großer Altersunterschied, hat euch getrennt. Ja, das stimmt. Aber das hat man nie gespürt. Also er war für mich so wie Anfang 30. Ja. Und er hat auch zu mir gesagt, dass er durch mich sich nochmal jung fühlen kann. Und dass ich ihm wirklich ein sehr besonderes Gefühl gebe. Ja. Und er sieht auch, dass seine Lebensaufgabe darin, dass er mich beschützt. Mhm. 5 Jahre ist ja schon eine sehr lange Zeit. Ja. Gab es denn keine Pläne oder gar Möglichkeiten, dass ihr zusammen in einer Stadt hättet wohnen können? Doch, das wäre nächstes Jahr gewesen. Nächstes Jahr, also das war sogar in Planung und. Das war in Planung, ja. Ja. Was machst du vom Beruf? Ich bin im Einzelhandel tätig. Ja. Und warum bist du dann nicht schon früher zu ihm in seinen Ort gegangen? Weil in dem Unternehmen, wo ich tätig bin, ich bin dort unbefristet und dieses Unternehmen hätte nächstes Jahr in seiner Stadt eine Filiale eröffnet. Ach so. Und du hättest nicht kündigen können und hättest da in der Stadt einen Neuanfang machen können? Früher? Das habe ich versucht, aber es ist immer fehlgeschlagen. Das war halt das Problem. Aber er wusste, dass du nächstes Jahr dorthin kommen wolltest? Er wusste das, ja. Das war immer unser Plan. Deshalb glaube ich keinesfalls, dass er sich deshalb das Leben genommen hat. Nie im Leben. Niemals. Es ist ein so dramatischer Schritt, wenn ein Mensch sein eigenes Leben auslöscht. Ich weiß nicht, ich verstehe das nicht. Wieso? Da stehen so viele Fragen offen. Mir ist halt auch bewusst, dass ich nie Antworten darauf bekomme. Ja, was ich noch dazu erzählen möchte, sein ältester Bruder, also er hat wirklich veranlasst in dem Testament, dass sein ältester Bruder sich um die Beerdigung und das kümmert. Mhm. Und der Bruder hat auch mit mir gesprochen und der Bruder hat dann halt beim Beerdigungsinstitut veranlasst, dass ich ihn nochmal sehen darf. Mhm. Und er wurde nochmal aufgebahrt und dass Beerdigungsinstitut wollte das nicht, weil die meinten halt, die haben ihn halt nicht mehr richtig gekühlt, weil keine anwesenden Leute aus seiner Familie anwesend waren. Mhm. So war es für. Aber du hast ihn dann nochmal gesehen. Genau, die haben ihn dann nochmal aufgebahrt. Wie war das für dich, als du ihn nochmal gesehen hast? Also als der Bestatter kam dann und hat mich in den Raum gebracht und ich habe ihn gefragt, liegt er da wirklich drin? Hat er gesagt, ja. Und ich bin einen Schritt rein und ich habe ihn dann in dem Sarg drin liegen sehen und ich habe so geweint, weil ich das nicht wahrhaben konnte, dass da wirklich mein Freund drin liegt. Mhm. Und dann habe ich meine Tasche hingelegt und meine Jacke ausgezogen. Ich habe dann auch mit ihm gesprochen und ich habe ihm gesagt, ich muss mich kurz sammeln. Ich muss mir jetzt vor Augen führen, dass du wirklich hier liegst und tot bist. Mhm. Und daraufhin habe ich ihm dann den Abschiedsbrief, den ich für ihn geschrieben habe, vorgelesen. Mhm. Und langsam habe ich mich dann an ihn ran getraut. Ich habe seine Hand gestreichelt, die war eiskalt. Mhm. Und ich habe ihm eine Kette in die Hand gelegt und den Abschiedsbrief habe ich ihm auch unter die Hand gelegt. Mhm. Und glaubst du, dass das für dich wichtig war, dass du das alles getan hast? Ja, doch. Mhm. Das, wie lange insgesamt warst du in diesem Raum mit ihm? 1 Stunde und 15 Minuten. Mhm. Und du warst ganz alleine? Ich war ganz alleine. Mhm. Da waren nur Kerzen um ihn herum und er selber. So hast du von ihm Abschied nehmen können dort. Ja, genau. Und was ich noch dazu erzählen möchte, irgendwann habe ich so einen inneren Frieden in mir gespürt und ich habe ihn gestreichelt, ich habe ihn von unseren schönsten Momenten erzählt und in meinen Gedanken habe ich dann gesagt, wenn du mir für alles verzeihst, für das du leiden musstest wegen mir, dann lass in diesem Raum eine Kerze aufgehen. Aber ich habe diesen Gedanken nicht laut ausgesprochen. Mhm. Und währenddessen ich dann sein Gesicht gestreichelt habe und ihm von unseren schönsten Erlebnissen erzählt habe, ging in diesem Raum eine Kerze aus. Mhm. Ja, das ist doch, und warum auch immer sie ausgegangen sein mag, auf jeden Fall ist es ein schönes und beruhigendes Signal für dich gewesen. Ja, also das Schlimme an der Sache ist natürlich wirklich, dass du alleine da stehst und weißt nicht, was geschehen ist. Ja, was man ihm vielleicht auch im Nachhinein schon noch vorhalten könnte, dass er dir zumindest keinen Brief hinterlassen hat und sich erklärt hat. Mhm. Somit wirst du dein ganzes Leben wahrscheinlich immer darüber grübeln, warum er das getan hat. Mhm. Ich würde aber jetzt an deiner Stelle nicht die Schuld bei mir suchen. Weil seine beste Freundin gibt mir die Schuld dafür, dass ich ihn alleine gelassen habe. Ach, das ist doch albern. Das ist doch völlig albern. Ich finde es auch unfassbar, wenn sowas Schlimmes passiert ist, wenn man dann mit Schuldzuweisungen kommt. Und, mein Gott, nochmal, der Mann war 53 oder 50, sagst du. Du bist 23. Ja. Da kann man nicht sagen, der Mann hat sich umgebracht, weil du die 23-Jährige ihn alleine gelassen hast. Das ist doch absurd. Mhm. Wenn vor allen Dingen auch in Aussicht steht, dass du das nächste Jahr dann in die Stadt ziehen könntest oder hättest ziehen wollen. Ja. Und sie hat mir auch gesagt, sie errät mir nicht zur Beerdigung zu kommen, weil ich dort nicht erwünscht bin. Wie, die Beerdigung war noch gar nicht? Doch, die Beerdigung war letzten Montag. Ja. Und warst du da? Ja, ich war da und ich habe halt auch seine Brüder kennengelernt, weil die wohnen halt alle verstreut in Deutschland. Und sein ältester Bruder wollte unbedingt, dass ich komme. Und ich habe ihm gesagt, ich komme auf jeden Fall, weil ich mich verabschieden möchte. Mhm. Das kann ich gut verstehen, das war sicher auch sehr richtig. Ja. Angie, ich möchte, dass du noch ein bisschen mit meiner Mitarbeiterin im Hintergrund sprichst, wegen deiner Schuldgefühle. Sehr gerne. Ich sage dir als ganz wildfremder Mensch zu dir, dass ich fest davon überzeugt bin, dass du keine Schuldgefühle haben musst. Jeder Mensch ist für sich selbst verantwortlich und es war ein sehr erfahrener Mann, der nicht gerade mal 14 war und irgendwas Verrücktes gemacht hat. Und was glaubst du, warum er das getan hat? Tja, das fragst du mich. Das fragst du mich, das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Mischung sein von vielen, vielen Gründen. Ja, was ich dich noch fragen wollte, ist das richtig, dass wenn man jemand, also der verstorben ist, wenn man ihm verzeiht, dass er erst dann ins Licht gehen kann, zufrieden, ohne Hass, nur mit einem guten Gefühl? Ja, es ist sicherlich immer gut, wenn man jemandem verzeiht, den man geliebt hat. Ja. Insofern ist es gut, was du gemacht hast. Wenn auch. Ja, das denke ich auch. Und viele aus meinen Bekanntenkreis, die haben auch zu mir gesagt, das war sehr mutig von mir, dass ich da hingegangen bin. Ja, fand ich auch gut. Dass ich ihm halt alles erzählt habe, was ich halt noch auf dem Herzen hatte. Finde ich sehr richtig. Und dann halt dieses Zeichen mit der Kerze. Auch sehr berührend, ja. Ja. So, liebe Angie, jetzt bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich nochmal bei dir. Ich danke dir sehr. Viel Kraft, viel Zuversicht für die nächste Zeit und alles Gute. Dankeschön. Alles danke Gute. Dir tschüss. Auch. Ciao. Okay, tschüss. 0800 220 5050. Hier ist Jens und Jens ist 29. Hallo Jens. Ja, hallo Domian. Hallo Jens. Um was geht's bei dir? Das geht eigentlich um das Thema Hotel Mama. Und ich habe irgendwie Angst, von zu Hause loszureisen. Ich weiß nicht. Du wohnst noch bei der Mama? Ja. Von zu Hause auszuziehen. Bei der Mama oder bei den Eltern? Bei den Eltern. Ja. In einem Haus oder in einer Wohnung? In einem Haus, sagen wir schon. Ja. Ich habe dann so beschränkt man drei Zimmer und... Achso, du hast drei Zimmer. Das ist natürlich luxuriös. Also, ja. Du wohnst nicht im alten Kinderzimmer? Nee. Schlaf, Wohn und Bad habe ich, aber... Aber ist das im Haus der Eltern und die Mama putzt? Ja. Die Mama macht das Essen? Also Essen mache ich schon selber, nur putzt und wäscht und ja. Nur irgendwie, ich möchte mal zu Hause ausziehen, aber irgendwie ist die Angst, da auf eigenen Füßen zu stehen, eine eigene Wohnung zu halten, ein bisschen. Na, es wird auch deine Bequemlichkeit auch sein. Vielleicht, ja. Wenn man 30 Jahre lang quasi verwöhnt wurde. Ist der Schritt dann in die Freiheit oder in die Eigenständigkeit, in die Eigenverantwortung für manche dann recht schwierig? Was machst du vom Beruf? Also vom Beruf bin ich einmal nebenbei irgendwie im Brück bei einer Fleischfirma und dann beim Hauptberuf ist dann hier bei einer Metallfirma. Also. Du hast zwei Jobs? Ja, um ein bisschen bei Runden zu kommen. Also Leihjob und dann 400-Euro-Job. Ja, verstehe. Bei der Fleischfirma, was machst du denn da? Lager, da kommissionieren und. Wie ist es mit Beziehung? Der Beziehungsstatus, wie sieht der aus? Da habe ich seit 6 Monaten eine Freundin, aber na gut, die habe ich kennengelernt, das war vor einem Jahr. Und die hat selber 2 Kinder, nur aus früheren Beziehungen. Und jetzt hat sie auch Angst, sich zu binden, dass wir zusammenziehen, aber. Was? Sie hat Angst, dass ihr zusammenzieht? Oder? Ja, weil sie schon enttäuscht worden ist von den Ach so. Männern. Mhm. Mhm. Nur ich meine es ja recht ehrlich mit ihr. Deswegen. Mhm. Und ja, halt ihre Angst ist das. Ja. Also, wieder enttäuscht zu werden. Diese Freundin bremst dich dann eher, auszuziehen aus deinem Elternhaus. Mhm. Jetzt verdienst du ja eine in gewissem Maße Kohle, zwar sehr hart verdient, Das wird nicht so die Riesenmenge sein. Gibst du denn zu Hause dann auch etwas ab? Also zu Hause gebe ich so 100, also von 100 bis 150 Euro ab. Mhm. Halt, dass ich da essen kann, wohnen kann. Ja, und da ist alles drin, Heizung, Strom und all den ganzen Kram? Ja, da ist alles drin. Ja, ist das eine günstige Abgabe, ne? Ja, da mein Vater noch gut verdient, deswegen. Ah ja. Mhm. Mensch, Jens, also ich finde das, ich sag das ja immer, ich finde das arm, wenn man mit 30 noch zu Hause wohnt. Ja, also es gibt wiederum Leute, die wohnen mit 40, glaube ich, noch zu Hause. Ja, das ist ja noch viel schlimmer. Das ist noch viel schlimmer. Irgendwann muss man sich auch abkapseln, glaube ich. Ich glaube ganz einfach, dass das bei vielen ein Ausdruck ihrer Faulheit und ihrer Trägheit ist. Man hat alles, man braucht keine Miete zahlen, man muss sich nicht um den normalen Alltag kümmern. Da gehört schon sehr viel Willensstärke dazu, zu sagen, nee, ich will aber wirklich meine eigenen vier Wände irgendwo haben und wenn die auch noch ein bisschen kleiner sind. Aber ich sag dir, glaubst mir, dass du dich besser fühlst, weil du ein eigenständiger Mensch bist. So bist du immer noch ein Mamasöhnchen. Ja, leider. Mhm. Ja. Und das liegt ja in deiner Hand zu sagen, du hast ja ein Einkommen, du kannst dir ja irgendwo eine kleine Wohnung kann ja zunächst mal eine kleine Wohnung sein. Ich würde auch nicht gleich mit der Frau zusammenziehen. Mhm. Dann kommst du von einem gemachten Nest ins andere. Ja, sie ist erst 25 und schon zwei Kinder und die kenne ich jetzt seit 6 Monaten sind wir zusammen. Vorsicht, Vorsicht. Seit einem Jahr erst. Da muss man sich mindestens ein Jahr noch gut beschnuppern. Mhm. Ja. Zieh aus, organisier es. Mhm. Mehr gibt's da gar nicht zu sagen. Mhm. Tritt dich in den Hintern. Also, ich will die Faulheit überwinden. Bitte? Die Faulheit muss ich überwinden. Ja, aber hallo, genau. Ganz einfach, mehr gibt's gar nicht zu sagen, Jens. Mhm. Hau rein. Mhm. Viel Glück. Es war mal gut, mit dir zu reden. Das hat mich ein bisschen gestärkt. Ja, mach es. Ja. Nimm dir vor, dass du jetzt zum neuen Jahr irgendwo anders wohnen wirst. Mhm. Da hast du noch ein bisschen Puffer und dann funktioniert's. Mhm. Okay? Ich finde echt klasse, deine Sendung. Hör ich jeden Abend. Dankeschön. Alles Gute wünsche ich dir. Krieg ich noch mal eine kleine Autogrammkarte, oder? Ja, das machen wir. Wir rufen dich nochmal an. Tschüss. Jo, ciao. Ciao. Der Jens, der zu Hause wohnt. Und hier ist Ella. Ella ist 43. Guten Morgen, Ella. Guten Morgen, Domian. Ich möchte mit dir sprechen über die Krankheitsphase meines Vaters und über den Tod von ihm und generell über die Krankheit. Was für eine Krankheit war das? Gehirntumor, Glioblastoma. Mhm. Mhm. Wann ist dein Vater gestorben? 2007. Ja. Und erkrankt wurde er 2006. Und diese Geschichte hat mich bis heute festgehalten, weil ich sowohl in Widersprüchen bin, als auch großen Respekt vor der Krankheit habe. Welche Widersprüche hast du in dir? Widersprüche zum Beispiel, wenn, also ich bereue auf keinen Fall, dass wir ihn operieren ließen. Ich erzähle gleich noch die Vorgeschichte, wie es kam und was das alles für uns, für die Betroffenen Verwandten mitbrachte, aber ich möchte auf keinen Fall, nachdem ich alles erlebt habe, wenn ich Gehirntumor haben sollte oder wenn ich irgendeine Krankheit mit Gehirn verbunden habe, möchte ich nicht behandelt werden, weil das die Persönlichkeit ändert und weil die ganze Familie einen anderen Menschen um sich herum hat. Ja. Und also dein Vater ist operiert worden aufgrund des Tumors? Ja. Ist er einmal operiert worden? Er ist einmal operiert worden. Ich wollte allerdings die Vorgeschichte erzählen, weil wir für ihn sehr viel getan haben, ohne dass ich es auch jetzt bereue. Ja. Und zwar... Wer ist denn wir? Wir, die Kinder und Mama. Die Kinder, seine Kinder, deine Geschwister. Ja, genau, meine Geschwister. Mhm, Und zwar, mein Vater lebte in Armenien und ich in Deutschland und meine Eltern und mein Bruder lebten in Armenien. Mhm. Und Also an einem Tag rief meine Mutter mich an in Deutschland und sagte, dass Papa sehr komisch gefahren ist, das Auto gefahren hat, obwohl mein Vater sehr gut Auto fährt. Und sie sagte, er reagierte auf die gegenüber kommenden Auto so schlecht. Und sie war irritiert wie ein Kind, sensibilisiert auch. Und dann habe ich meinen Vater am Telefon gehabt. Er war auch wie ein Kind sensibilisiert und sagte, Mama meint, ich kann kein Auto fahren. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, zum ersten Mal, meine Eltern sind wie Kinder. Und jetzt bin ich die Stärkere. Und ich merkte aber nicht, was los war. Ja. Und dann wir können die Geschichte nicht ganz ausführlich erzählen, Ella. Ja. Ich vermute schon, dein Vater war in Armenien, deine Eltern waren in Armenien. Dein Vater ist in Armenien an einem Gehirntumor erkrankt. Ja, aber was? In dem Moment, als die das mir erzählt haben, wussten wir nicht, was es war. Er ist sogar Auto gefahren, bevor er in die Klinik kam. Quasi mit dem Auto selbst gefahren in die Klinik. Und dann, von heute auf morgen, sagten die, es ist ein Gehirntumor im letzten Stadium. Und es ist die aggressivste. Ganz schlimm ist, wenn man das hört. Ja. Du hast gesagt, dass ihr euch so sehr um ihn gekümmert habt. Bist du dann nach Armenien gegangen? Nein, meine Schwester hat mir gesagt, wenn du Papa erleben willst, musst du den nächsten Flug nehmen, weil von heute auf morgen kann er sterben, sagten die Ärzte. In Armenien wollte kein Arzt ihn operieren. Ja. Und ich habe sofort ein Ticket gekauft und wollte fliegen am nächsten Tag. Ja. Aber bis zum nächsten Tag dachte ich, hole ich eine Meinung von deutschen Ärzten. Dann hat mein Bruder fotografiert die CT-Bilder vom Gehirn und ich habe das nach Tübingen geschickt, wo weltweit die beste Gehirnchirurgie ist. Dann wäre ja die naheliegendste Idee, dass du ihn hierher geholt. Genau, habe ich auch. Du hast ihn hergeholt. Ah ja, ja, er ist dann in Deutschland operiert worden. Genau, dann haben wir ein Blitzvisum bekommen und er ist nach Tübingen gebracht worden, weil der Arzt gesagt hat, ich operiere. Ich hatte ihn gefragt nur, ich hatte ihm gesagt, mein Vater ist krank und er kann keine Entscheidung treffen. Gut, was Ella, sollen wir Kinder machen? Wir packen mal die Geschichte ein bisschen kompakter zusammen. Okay. Also du hast deinen Papa dann von Armenien, das war wahrscheinlich für den wie alt war er zu der Zeit? 63. Er hat immer sein ganzes Leben in Armenien gelebt. Ja. Ja, da war das für ihn wahrscheinlich auch eine große Aktion, dann nach Deutschland zu kommen und hier operiert zu werden. Genau. Wie war er nach der Operation? Nach der Operation ist er schlecht, ganz schnell zurechtgekommen. Nur vor der Operation war so ein Moment, wo ich zum Beispiel erfahren habe, erst aber nachdem Papa in Deutschland war, hat der Arzt gesagt, für die Operation haben wir 35.000 Euro bezahlt. Jetzt mal eins nach dem anderen. Also ihr habt das Geld, ihr habt es selbst bezahlt. Genau. Die ganze Behandlung und Operation hat 35.000 Euro gekostet. Genau. Das heißt, lass mich fragen, die hast du bezahlt? Genau. Ja. Also das ist ja auch eine große... Konntest du das so? Hattest du so viel Geld? Nein, Freunde haben natürlich 5.000 und 5.000 und 10.000 geholfen. So, alle haben so zusammengeschmissen, damit der alte Mann operiert. Jetzt war ja meine Frage, wie verändert war er nach der Operation? Nach der Operation, für Außenstehende war er nicht viel verändert. Aber für uns das Soziale, das Schamgefühl war anders. Der hat zum Beispiel auch... also zwischen den Kindern einen Unterschied gemacht. Mein Bruder auf einmal bevorzugt, was er nie gemacht hatte. Und also er war wesensverändert, würde man sagen. Wesensveränderung war da. Wie lange hat er nach der Operation hier in Deutschland dann noch gelebt? 9 Monate in Deutschland, dann ist er nach Armenien gefahren und dort auch gelebt. Und wie lange hat er da noch gelebt? Da nochmal 4 oder 5 Monate waren das. Und ist dann da gestorben? Dann ist er dort gestorben. Ist das ja eine ganz große Sache, die du als Tochter da bewerkstelligt hast. Du hast deinen kranken Vater aus der Ferne nach Deutschland geholt, hast das Beste ihm ermöglicht, was man hier machen kann. Ja. Du würdest es im Nachhinein so mit dem Vater wieder machen? Ja, weil es ist schwer zu sagen, ich mache es für ihn nicht. Nur für mich weiß ich, dass ich das niemandem antun möchte, dass jemand mit mir, weil ich bin es dann nicht mehr. Und ich habe später einen ganz kleinen Artikel gelesen von einem Gehirnchirurgen, der hat selber geschrieben, ich habe einen Menschen operiert, wie ein Wunder hat er es überlebt und auch sehr gut überlebt, doch ich frage mich, ob ich das nochmal tun würde. Das heißt, du hast für dich eine klare Entscheidung getroffen, solltest du an dieser Krankheit erkranken, wobei ja jeder Krankheitsverlauf auch anders ist, aber ja. Dennoch hast du für dich die Entscheidung getroffen, du würdest nicht operiert werden wollen. Ja, auf jeden Fall. Zum Beispiel, er ist über Rot die Straße gelaufen und er hatte kein Angstgefühl. Und Mama musste all die 14 Monate auf ihn aufpassen, wie auf ein kleines Kind. Mhm. Das bedeutet für mich, ich rette einen Elternteil und der andere Teil ist enorm belastet. Glaubst du denn, es ist natürlich eine schwierige Frage, wenn du ihn in Armenien gelassen hättest, wäre er früher verstorben? Ja. Hat er einen Nutzen davon gehabt, dass er dann nochmal einige Monate länger leben konnte? Oder, ist eine der Fragen, die ich nicht weiß. Er hat zum Beispiel früher, als er war, vor der Krankheit, hätte er Angst gehabt vor Todeskrankheiten. Jetzt war er ganz cool geworden, nachdem er erfahren hat, was für eine Krankheit er hat, war nicht mal beeindruckt. Deswegen weiß ich gar nicht, ob er Todesangst hatte zum Beispiel. Ja, die Frage war anders. Die Frage, ich sage es mal ganz, ganz, ganz plump ausgedrückt. Ja. Glaubst du, dass sich der Aufwand gelohnt hat für ihn? Von seiner Warte her. Ja, für sein Leben. Er hat dann eine Lebensverlängerung von einem knappen Jahr oder von einem Jahr gehabt. Also, aber die Lebensqualität, so wie du sie jetzt geschildert hast, war ja offensichtlich nicht mehr so gut. Von seiner Warte her weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Mhm. Aber für uns war es sehr wichtig, weil wenn wir ihn sterben lassen hätten, ich glaube, wir alle hätten den Schock nicht überlebt. Ich verstehe. Man kann in ihn nicht reingucken. Vielleicht hat er dieses Jahr noch genossen, auf seine Art und Weise. Ganz bestimmt. Aber zum Beispiel, Mama hat gelitten und ich habe Depressionen bekommen. Mhm. Trotzdem weiß ich, wenn wir das nicht getan hätten, hätten wir den Schock nicht verkraftet. Ist deine Mama dankbar, dass du das gemacht hast? Sie sagt, wenn sie jemals erkrankt wird, möchte sie nicht, dass ich das für sie tue, weil sie sagt, du bist auch mein Kind und ich möchte zum Beispiel nicht, dass es um diesen Preis für mich gemacht wird. Ich verstehe. Ihr habt eine gravierende Erfahrung gemacht. Ja. Und ihr zieht in der Familie, du und offensichtlich deine Mutter auch, da auch starke Konsequenzen aus diesem Vorfall. Ja. Und dann, als er gestorben ist, ist auch etwas passiert. Also in Armenien bleibt die verstorbene Person im Haus. Und im Sarg, aber aufgebahrt, einem geöffneten Sarg. Genau, den ganzen Tag und die Nacht auch. Das war ein Erlebnis, was für mich das Ganze erleichtert hat, weil ich da Abschied nehmen konnte. Mhm. Aber eigentlich ist ein Moment, als er gestorben ist, ein magischer Moment gewesen, wo ich bis heute nicht weiß. Was war das für ein magischer Moment? Der lag die letzten 4 Tage hatte er kein Bewusstsein. Mhm. Er hat nur schwer geatmet und höchstwahrscheinlich hatte der Tumor auf Atemwege gedrückt, Atemzentrum. Mhm. Und dann veränderte sich sein Atem. Mhm. Das hörten wir von dem Nebenzimmer und gingen in sein Zimmer rein. Und seit 4 Tagen zum ersten Mal machte er die Augen auf und guckte zum ersten Mal mit klarem Blick zu uns. Mhm. Der Blick vorher war wie die Augen eines Blinden, die ein bisschen so blau sind. Mhm. Diesmal war es ganz, ganz klar und er hat uns angeguckt, meine Geschwister waren da, ganz, ganz fest angeguckt und wir haben nichts getan und er ist gestorben. Und bis heute weiß ich auch nicht, ob das richtig war, ob er wusste, dass er stirbt, ob er wünschte, dass wir die Hand halten. War der Blick ein entspannter Blick, ein friedlicher Blick? Das war ein fragender Blick. Und in Armenien sagt man aber, man darf nicht einem Sterbenden stören. Was sehr weise ist. Das finde ich sehr weise. Ja, dann weil dein Volk und die Tradition deines Volkes haben eine Weisheit weiter in die Gegenwart getragen. Ich glaube das auch. Ich glaube auch, dass man, es sei denn, der Sterbende hat ausdrücklich den Wunsch, dass er Beistand hat. Aber ich glaube, dass man einen Sterbenden in Ruhe lassen soll. Und ich habe das schlechte Gewissen, dass wir ihn allein gelassen haben im letzten Moment. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, du hast und ihr alle habt so viel für ihn getan. Ich glaube, so wie ich das von hier aus beurteilen kann oder was meine Intuition mir sagt, dass ihr das Richtige getan habt. Ihr wart ja da. Ihr habt ihn ja nicht irgendwie abgeschoben in irgendein Heim. Nein, haben wir nicht. Nein, aber er war ja ich habe nicht mal die Hand gehalten, weil in Armenien sagt man, wenn man stört, quält der Sterbende sich nur und es verschiebt sich höchstens. Ja, aber guck mal, du hast genau das gemacht, was dein Volk an Weisheit gesammelt hat. Also ist es doch richtig. Ich habe hohen Respekt davor. Ich finde das gut. Das sagen übrigens die in asiatischen Ländern sagen das die Menschen auch. Die Buddhisten sagen das auch. Ganz genauso. Ja? Ja. Hm. Liebe Ella, unsere Zeit rennt weg. Ja. Ich freue mich, dass wir uns kennengelernt haben. Ich freue mich auch. Wünsche dir und deiner Familie von Herzen alles Gute. Und ich wünsche dir Gesundheit. Dankeschön. Das wünsche ich dir natürlich auch. Danke. Tschüss, Ella. Tschüss. Ciao. So, mein Lieben, wir haben 1.36 Uhr und morgen gibt's ein Thema. Morgen Nacht haben wir eine feste Themennacht und das Thema heißt, warum habe ich das bloß getan? Und ich möchte mit Menschen sprechen, die in einem bestimmten Moment etwas Spezielles getan haben und danach hat sich ihr ganzes Leben verändert, ist in eine andere Richtung gelenkt worden. Also zum Beispiel eine falsche Entscheidung getroffen, ein ganz großes Unglück ist ausgebrochen, ein geiler Moment erlebt, das Leben ist ruiniert oder vielleicht ein falsches Wort gesagt und alles ist zerstört. Irgendwie haben wir das ja alle schon mal erlebt, dass man so im Nachhinein sagt, mein Gott, warum habe ich das bloß gemacht? Wenn ihr gerne mit mir über so einen Moment in oder aus eurem Leben erzählen wollt, dann sehr gerne. Ihr könnt mailen domian@wdr.de oder gerne morgen auch vor der Sendung oder während der Sendung anrufen. Morgen fangen wir übrigens auch wieder so 5-6 Minuten nach 1 im Fernsehen und bei 1 live erst an. Warum habe ich das bloß getan? Unser Thema morgen Nacht. Hier ist Thomas. Thomas ist 29. Hallo Thomas. Hallo Thomas. Hallo Domian. Hallo Thomas. Ja, mein Thema ist... Ich bin lebensmüde geworden seit einem halben Jahr. Ich habe die Diagnose gekriegt, HIV-positiv. Und jeder, also mein Freund, der kümmert sich total liebevoll um mich und er fängt mich auf. Ich bin zum Psychologen gerannt und ich bin's leid. Was bist du leid? Das Leben. Warum? Ich bin fertig, ich kann nicht mehr. Ich fress meine Tabletten. Also die Krankheit ist nicht ausgebrochen? Nein. Du bist HIV-positiv? Genau. Das heißt, du bist im Moment, fühlst du dich normal und gesund? Genau, ja. Und also du kriegst ist alles auch wunderbar. Das ist unter der Nachweisgrenze. Mein Arzt ist begeistert von mir. Aber ich bin fertig, ich bin durch, ich kann nicht mehr. Du kriegst einen Cocktail von Tabletten? Ja. Und vier Tabletten und fünf, genau. Und wenn die musst du über einen sehr langen Zeitraum nehmen? Immer. Also immer? Er sagte mir, drei müsste ich auf jeden Fall nehmen. Mhm. Irgendwann könnte man das mal auf eine begrenzen. Mhm. Ja, aber das geht mir nicht um die Tabletten. Um was geht es dir? Es geht mir um, ich habe den Tod permanent vor Augen. Das ist jetzt nicht so wirklich sexy. Mhm. Wobei du noch nicht erkrankt bist. Nee, aber ich fühle mich, ich fühle mich krank. Okay, du hast, weiß ich nicht. Gut, Thomas, du hast natürlich einen Schock erlebt, wenn man HIV-positiv gesagt bekommt, ist das erstmal ein Schlag in die Magengrube. Das ist völlig normal. Mhm. Aber sei froh, dass du in der jetzigen Zeit lebst und zum Beispiel nicht vor 20 Jahren. Dann hättest du den Tod wirklich im Nacken sitzen, du würdest ihn schon spüren. Mhm. Jetzt, das weißt du ja, das muss ich hier gar nicht erklären, hast du hervorragende Chancen, ein relativ normales Leben sehr lange zu leben? Aber wie lange? Vielleicht sogar sagt sehr mir lange. Keiner. Nein, das sagt mir auch keiner, wie lange ich lebe. Eben. Das ist ja das Ding. Ich bin schon zu Psychologen gerannt und ich zu meinem Hausarzt. Ich liebe meinen Hausarzt. Der würde mir auch... Ich sag, wie lang? Wie lang? Ich sag, bin ich in einer Woche tot? Bin ich in einem Monat tot? Bin ich in einem halben Jahr tot? Nee, Thomas, keiner gibt es mir. Weder Apotheker noch irgendein... Ja, Thomas, du darfst dich... Aber jetzt stopp mal. Ja? Jetzt sollen wir mal auf dem Boden bleiben. Du bist nicht erkrankt. Die Krankheit ist nicht ausgebrochen. Wir reden nicht von einem Monat und von einer Woche und wir reden auch nicht von einem Jahr. Mhm. Wenn die medizinische Entwicklung so weiterläuft, die Medikamente sich verfeinern, verbessern, das hab ich ja alles miterlebt in den letzten Jahrzehnten, kannst du vielleicht ein alter Mann werden damit. Vielleicht ja, wirst du an einer ganz anderen Erkrankung vorher sterben als in einer HIV. Genau. Ich glaube, jetzt ist ein Punkt bei dir erreicht, wo du dich auch selbst zurückpfeifen musst. Bei allem Verständnis für den Schock der Diagnose. Das versteht jeder, dass das schlimm ist. Aber jetzt, da du ein gesunder junger Mann bist, gesund in Anführungszeichen, dich gesund fühlender junger Mann, gesund bist du nicht, so die Flinte ins Korn zu werfen, das darfst du nicht machen. Dafür ist dein Leben zu wertvoll. Dafür ist das zu kostbar, was du hast. Das Einzige, was mich aufregt, ist mein Freund. Ja, siehste, da hast du ja schon mal was. Ja, das ist das Einzige, ehrlich. Weil ich habe keine Familie, ich habe keine Verwandten. Das Einzige, der wirklich zu mir steht und der sagt von wegen, wenn's, solange es dir gut geht, geht's mir gut, alles klar, mir geht's gut, damit es ihm gut geht. Ne? Und ich wahre einfach den Schein. Ich gehe meiner Arbeit nach, ich fühle mich gut, weil ich weiß, wenn es mir gut geht, geht's ihm gut. Aber in meinem Kopf... Thomas, ich weiß nicht, ob du meine Sendung gut kennst. Du weißt, dass... Ich kenne deine Sendung sehr gut. Ja, dann weißt du, wie oft hier auch Menschen mit schweren Krebserkrankungen anrufen, die wirklich den Tod vor Augen haben und denen es gelungen ist, eine Haltung zum Leben zu kriegen, die mich immer hoch beeindruckt. Nämlich, dass die sich freuen, dass es ihnen jetzt gerade in diesem Moment, an diesem Tag gut geht, dass sie leben können. Und sind zuversichtlich und dankbar für jeden Tag. Du darfst das jetzt nicht in so eine finstere Stimmung schieben, was dir da widerfahren ist. Du hast noch Glück im Unglück. Nämlich, dass es die Tabletten gibt und dass du eine große, lange Lebenschance mit HIV heutzutage hast, wenn du alles so machst, wie man es machen muss. Hm. Und du hast deinen Freund? Ich war zum Beispiel auf einer Beerdigung. Das war ganz gruselig. Ich kriegte mich gar nicht mehr ein. Ich habe raus zum Wasser geholt. Ich habe mich da liegen sehen. Ich habe meine ganzen Freunde da gesehen. Ich denke, um Himmels Willen. Weißt du, wo und wie du es dir geholt hast? Keine Ahnung, also auf jeden Fall nicht durch Sex. Ich lebe zwar in einer schwulen Beziehung, aber deswegen poppe ich noch lange nicht durch die Gegend. Wie denn sonst, wenn nicht durch Sex? Ich gehe mal davon aus, ich war längere Zeit relativ krank, dass sie mich, die haben mich ja permanent aufgeschnitten. Ich habe mir Protokolle geben lassen, es ist angeblich nichts gewesen, aber wo ich dann immer sage, wer weiß, wie lange ich das Ding schon in meinem Körper trage. Wer weiß, wer mir das Ding verpasst hat. Es ist ja auch egal. Also du mutmaßt... Vielleicht weiß der Mann im OP, dass er sich geschnitten hat, gepiekst hat, was weiß ich. Ich weiß es nicht. Mhm. Aber, ja. Aber bei einer normalen Operation, das übertragen zu bekommen, ist äußerst unwahrscheinlich, um nicht zu sagen, nicht möglich. Nicht möglich? Nicht möglich. Da müsste Blut zu Blut kommen. Eben. Aber ich meine, wenn man mich aufschneidet... Ja, gut, das ist jetzt müßig. Vielleicht war es doch in einem unbedachten Moment der Sexualität. Oh nein. Nein. Oh nein. Das weißt du 100%. Ich habe seit 2,5 Jahren schon keinen Sex mehr. Also das müsste vor 2,5 Jahren gewesen sein. Das kann ja sein. Das kann ja sein. Aber du weißt es nicht und wir werden es zusammen auch nicht rauskriegen. Jetzt geht es ja darum, wie du dein Leben jetzt für dich ordnest und wie du auch einen gewissen zuversichtlichen Blick in die Zukunft haben kannst. Hm. Indem du das Positive sehen musst, das Gute sehen musst. Das Einzige, was mich aufregt, ist meine Arbeit mit den Jugendlichen. Ja, und du gerade hast gesagt, dein Freund ist das Einzige, was dich aufrechterhält. Ja, und meine Arbeit. Da siehst du, da sind ja schon mal zwei große Bereiche, die dir Lebenssinn geben und Zuversicht. Das ist doch gut. Das ja, wenn ich die Augen zumache? Bitte? Was, wenn ich die Augen zumache? Da bleibt nichts von mir übrig. Ja, Thomas, das geht uns allen so. Das geht mir genauso wie allen anderen Menschen auch, die uns jetzt zuhören. Vielleicht ist es die erste Konfrontation für dich auch mit dem Tod, dass auch du endlich bist. Das ist dir vielleicht jetzt schlagartig klar geworden. Das hast du vielleicht vorher gar nicht so wahrgenommen. Ja. Oder dir nicht so klar gemacht. Heute in der Kirche. Bitte? Heute in der Kirche, wo ich da auf der Beerdigung war. Das ist echt gruselig gewesen. Also, dein Freund, deine Arbeit, dass es dir jetzt gut geht, das hat alles Gewicht. Geh ordentlich zum Arzt, mach alles genau so, wie der Arzt dir das sagt. Und dann freu dich des Lebens, dass du leben kannst. Das ist alles. Und versuche diese negativen Gedanken, die du am Anfang gerade so formuliert hast, versuche die einfach immer wieder wegzudrücken, wenn die hochkommen. Die zerstören dich nur, die machen dir alles kaputt. Ja, das ist anstrengend. Ja, eben. Das ist extrem anstrengend. Ja. Thomas. Also ich renne ja auch zum Arzt. Ich mache ja auch alles. Ich biete dir gerne auch noch ein Gespräch mit Sabine, meiner Psychologin, an. Kann ja nicht schaden, Thomas. Nee. Ne? Machen wir, gerne. Dann wird Sabine sich gleich bei dir melden und ich wünsche dir wirklich alles Gute, dir und deinem Freund. Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ciao. Und um 1.46 Uhr ist die Gitta hier und Gitta ist 48 Jahre. Guten Morgen, Gitta. Ja, hallo. Hallo Gitta. So, über was reden wir beide? Bin ich doch etwas nervös. Ja. Bitte? Ich sag jetzt, bin ich doch etwas nervös. Ja. Ja. Meine Liebe, um was geht's denn? Ja, ich versuch's mal irgendwie kurz zu kriegen. Also ich bin seit Anfang 20 Crescent gelernt. Nochmal, ich hab's nicht verstanden. Ich bin seit circa Anfang 20 Jahren im Rollstuhl. Ah, du bist seitdem du 20 bist im Rollstuhl. Ja. Du bist schwer krank. Ja, also ich hatte eine Querschnittslähmung unterhalb C10, TH10, das heißt circa Bauchnabelhöhe. Kann das sein, dass du sprichst etwas für mich schwer zu verstehen? Ja. Hängt das mit deiner Erkrankung zusammen? Beide. Ich habe, im Moment kein gutes Netz, aber ich habe Fernseher, also habe ich aus. Also nee, das Netz ist schon gut, aber von der Stimme her, hat das mit deiner Erkrankung oder Behinderung zu tun? Ja, ich habe vor 4 Jahren eine Operation gehabt, wo die Halswirbelsäule mit verletzt haben und leider auch die Stimmbänder. Ah, na klar, dann erklärt das alles. Ja, also, da muss ich mich ein bisschen mehr konzentrieren und es wird schon gehen. Ja. Ja. Kommt manchmal noch vor, dass man da ein bisschen Schwierigkeiten kriegt. Ja. Genau. Ja. So. Und das ist auch eigentlich das Problem, da sind wir eigentlich schon dabei. Ich habe also jahrelang eigentlich noch recht gut mit meiner Lähmung leben können. Mhm. Aufgrund, denke ich, auch guter Freunde, die mir sehr viel Gutes getan haben. Ich hatte, denke ich, ein sehr günstiges, meines Erachtens war es ganz gut, dass ich schon mit Anfang 20 im Rollstuhl gelandet bin. Weil du dich in der Zeit noch viel machen konnte. Ich hatte gerade angefangen mit dem Studium, das sind so Kleinigkeiten. Dann habe ich mein Studium eben nochmal geändert. Ach, du hast dann auch mit der schweren Erkrankung hast du auch studiert? Ja, ich habe auch noch bis vor 30 Jahren gearbeitet. Ja, was hast du studiert? Ich bin auch Diplompsychologin, habe vorher auf Lehramt gearbeitet. Wow, also Diplompsychologin und Lehramts. Ja, aber das habe ich mich dann irgendwann mit den Schülern, und das war mir dann doch zu viel Sputen, habe ich dann irgendwie ein bisschen Schiss gekriegt, bin dann mehr in den sozialpädagogischen Bereich dann gelandet und habe bis vor 10 Jahren dann im betreuten Wohnen, City Wohnen Köln, mit psychisch Kranken gearbeitet. Ist denn, Gitta, ist dein... Zwischendurch auch mal im Altenheim, also ein bisschen wechselt. Ja, ist dein lass mich fragen, ist dein Gesundheitszustand sehr viel schlimmer geworden heutzutage? Ja, leider. Ich habe halt... Hast du Schmerzen, starke Schmerzen? Das ist mein großes Problem im Moment. Wo hast du die starken Schmerzen? Ich hatte das fing vor 5 Jahren eigentlich an, dass ich auf einmal, womit ich nicht gerechnet habe, ehrlich gesagt, wenn man einmal Querschnitt hat, denkt man, dann hat man den. Und ich habe dann Schmerzen gekriegt im Halsbereich und konnte auf einmal meine Arme kaum mehr bewegen. Mhm. Und habe dann da ziemlich naiv gedacht, es liegt nur daran, dass ich vielleicht nicht mehr genug Sport mache und zu viel am Schreibtisch sitze, Betreuungsformulare ausfülle oder irgendwas. Und ja, bis es dann nicht mehr zu übersehen war, dass irgendwas nicht stimmt. Und habe ich das richtig verstanden, dass dann bist du operiert worden an der Halswirbelsäule? An der Halswirbelsäule, da war es. Und da hat man dann einen Fehler gemacht und hat deine Stimmbänder auch noch mit kaputt gemacht? Ja, die sind nebenbei auch noch etwas. Auch noch. Und seitdem sind die Schmerzen so stark? Ja. Und da kann man nichts gegen machen? Ja, weil dazu kommt halt auch, dass ich von Jugend auf noch eine Epilepsie habe. Und die Kombination sich nicht gut verträgt. Verstehe. Liegst du immer im Bett? Hm? Musst du immer im Bett liegen oder... Oder wie geht's? Nee, Gott sei Dank, um Gottes Willen, das ist für mich Horror. Also ich bin viel draußen, hab einen Hund und... Im Rollstuhl dann? Ja, ich habe auch Glück, dass ich... Bekommst du denn sehr starke Schmerz... Ja, wo ich viel raus kann. Ja, bekommst du denn sehr starke Schmerzmittel? Ich habe zeitweise starke gekriegt, mit denen es mir auch wirklich besser ging. Mhm. Hab daraus aber auch sehr schnell die negativen Folgen, die dann hast, du bist abhängig ganz schnell. Mhm. Kannst gar nicht so schnell gucken. Auch wenn du da das Psychische ganz gut, habe ich eigentlich ganz gut in den Griff gekriegt, aber was heißt in den Griff gekriegt, soweit man sowas in den Griff kriegen kann. Ja. Aber eben, ja, die ganze Palette, ich will mich voll... Gitta, was ist der Grund deines Anrufes bei mir? Ich suche einfach, im Grunde jetzt schon, ich will eine ordentliche Schmerztherapie, wo ich das irgendwie immer loshalten kann. Also du suchst eine richtig gute Schmerztherapie, weil du es sonst so nicht mehr aushalten kannst. Ich habe keinen Bock mehr auf gut Deutsch. Hm. Du hast ständig Schmerzen. Ich bin bestimmt ein lebenslustiger Mensch. Ich bin gerne. Hm. Und habe aber, ich weiß, das ist mir an dem Tag klar geworden, vor der OP der letzten, wo ich gesagt habe zu meinem Freund, du, wenn ich wach werde und kann, die blöde Fliege meiner Nase und mich mal selber wegkriegen. Hm. Und tut mir einen Gefallen, besorgt mir irgendwie ein Mittel zum Sterben. Wie du auch sagst. Gitta, meine ich Liebe. Ich habe Höchstachs. Ich habe im Fashionzentrum Leute erlebt, die kommen mit fertig. Ich übersetze mal eben, du hast ungeheure Angst. Ich bewundere diese Menschen. Mhm. Gitta, aber ich weiß, ich kann es nicht. Mhm. Du hast ganz große Angst, ich übersetze das nochmal vielleicht. Nee, ich habe Achtung vor so einem Menschen. Ja, aber du hast eben auch ganz große Angst davor, dass du irgendwann gar nichts mehr machen kannst und nur noch in deinen Schmerzen dort liegst. Ich weiß auch, dass ich diese Stärke nicht habe. Mhm. Ich weiß. Das ist in gewisser Weise ein Hilferuf, ne? Der Anruf hier bei mir. Ja, ich so doll ich sowas beachte und auch achte in diesen Leuten. Mhm. Gitta, pass auf. Ich mache jetzt mal folgenden Vorschlag. Da wir uns nicht so gut verstehen können akustisch, aber ich jetzt genau kapiert habe, um was es geht und auch unsere Zuhörer und Zuschauer. Werden wir das Gespräch mal vom Sender wegnehmen und wir rufen dich gleich aus dem Hintergrund nochmal an und ich bitte einfach meine Zuschauer und Zuhörer um Ideen. Wo wohnst du, in welcher Gegend? Im Oberbergischen Land. Im Oberbergischen Land, also in der Nähe von Köln? Ja. Gut, da und gibt es ja viele... Ich bin auch bereit, Wege in Kauf zu nehmen. Und du bist bereit, Wege in Kauf zu nehmen? Nur nicht. Überall zu hören in einem halben Jahr. Gut. Gut, Rita, dann bitte ich dich jetzt aufzulegen. Wir gerne. Wir melden uns gleich und ich hoffe... Kompetente Leute immer. Ja, und ich hoffe, dass wir irgendwie gute Rückmeldungen kriegen, die wir natürlich dann sehr gern an dich weiterreichen. Das wäre super. Liebe Rita, von Herzen alles, alles, alles Gute. Ich erahne, wie schlecht es dir geht. Ich weiß es nicht, aber ich erahne es. Ja. Und, was ich übrigens an dir mag, ne, wollte ich noch mal sagen, ist, dass du immer so klar bist. Ich danke dir. Klare. Ich danke dir von Herzen. Ich weiß nicht, dass du immer klar sagst, was du denkst. Das mag ich ja. Vielleicht sollte dieses Gespräch sich auch Thomas mal genau anhören, mit dem ich vor Gitta gesprochen habe. Dann würde er es vielleicht auch anders sehen, sein Schicksal. Liebe Gitta, du legst auf, wir melden uns gleich bei dir. Okay, vielen Dank. Alles Liebe. Vielleicht auch übers Festnetz. Da geht es manchmal leichter um Verstehen. Okay, alles klar. Habt ihr die Nummer? Ich vermute, meine Mitarbeiter werden das schon haben. Leg du mal einfach auf, wir melden uns gleich. Okay, danke. Tschüss, ciao. Tschüss. Ihr Lieben, das tut mir leid, dass das Gitta jetzt recht schwer zu verstehen war. Aber das ist nun mal manchmal so, wenn Menschen sehr krank sind, dass sie nicht so gut zu verstehen sind wie gesunde Menschen. Und da muss man sich ein bisschen anstrengen, ihr zuzuhören. Und ich glaube, dass sie in großer Not war und dass sie ein schweres, schweres, schweres Schicksal zu erleiden hat. Und ich hoffe, dass vielleicht irgendwas kommt. Wir werden uns jetzt auch schlau machen. Gerade im Raum Köln-Düsseldorf gibt es ja hervorragende Schmerzkliniken. Vielleicht können wir ihr da wirklich einen guten Tipp geben. Ich würde mich sehr freuen darüber. Ganz kurz, ich bitte um Entschuldigung, die Zeit ist jetzt ein bisschen durcheinander geraten. Rolf 41, guten Morgen, Rolf. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Ja, hallo, Rolf. Ja. Wir versuchen es mal noch, wir haben nicht mehr so lange Zeit. Leg mal los. Nee, ich habe immer das Problem, dass ich immer wieder neue Fahrräder kaufe und die immer wieder verkaufe. Du kaufst neue Fahrräder und die verkaufst du immer wieder? Ja. Wie lange behältst du die denn dann? Vielleicht ein halbes Jahr und dann habe ich irgendwann zu viele und dann verkaufe ich sie wieder. Mindestens so, dass du keinen großen Verlust hast? Nee, Verlust mache ich schon damit. Und wie viele Fahrräder hast du schon gekauft in deinem Leben? Das weiß ich nicht genau, aber ich habe immer so 7 Stück da. Ach, du hast 7 Fahrräder auf einmal? Ja. Na, das ist ja schon schräg. Was sind das für Fahrräder? Wie teuer sind die? Ungefähr zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Boah, ein Fahrrad? Nein, alle zusammen. Alle zusammen, okay. Warum willst du die denn immer wieder loskriegen? Beim Zwischendurch habe ich keine Lust mehr auf das Fahrrad, dann verkaufe ich es. Aber du hast 7 Fahrräder gleichzeitig in deinem Besitz? Ja. Was machst du denn mit den Fahrrädern? Ich fahre zwischendurch und manche stehen auch nur rum. Aber du musst es dir ja finanziell ganz gut gehen, wenn du ja. so etwas... Ja. Ja. Ja. Also bist du ein fahrradsüchtiger Käufer und Verkäufer? Ja. Ist das für dich ein Problem? Ja, weil ich eigentlich gerne damit aufhören will. Ja, dann hör doch auf. Das schaffe ich nicht. Ach, erzähl mir nichts. Ich habe schon öfters versucht, wieder zu verkaufen. Vor 3 Jahren immer wieder verkaufst du wieder und dann kaufst du wieder neue dazu. Tja, solange der Geldbeutel es hergibt, geht das so. Ja. Du bist, was habe ich gesagt, 41? Ja. Und du kannst mir nicht im Ernst sagen, dass du süchtig danach bist, Fahrräder zu kaufen. Aber ich kann es wiederum nicht lassen. Das kann ich eigentlich nicht glauben. Ich kann es nicht glauben. Ich stehe auf dem Standpunkt, wenn ein 41-jähriger Mann sagt, ich reduziere das jetzt, ein Fahrrad zu kaufen, dann schafft ein 41-jähriger Mann, schafft das auch. Voriges Jahr hatte ich reduziert gehabt und dann wieder neue gekauft. Gut, Rolf, jetzt ist die Sendung rum, aber wir werden uns gleich bei dir nochmal melden. Vielleicht haben wir noch einen ganz heißen Tipp für dich, okay? Ja. Okay, bis gleich. Okay, tschüss. Tschüss, ciao. So, mein Lieben, in der Technik, Dennis Eickmeier, nochmal der Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema, warum habe ich das bloß getan? Erzählt mir von Ereignissen in eurem Leben, Handlungen, die ihr vollzogen habt und im Nachhinein sagt ihr, mein Gott, warum habe ich das bloß getan? Danach ist alles... ganz anders geworden in meinem Leben. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen und wir sind mit der Sendung da um ungefähr 1.05 Uhr. Jetzt wünsche ich euch eine gute und schöne Nacht. Bis morgen. Bye bye. Ciao.